Kundgabe 3778. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.05.1946. Innigkeit des Gebetes verstärkt den Glauben. Die Innigkeit des Gebetes erhöht die Aufnahmefähigkeit für mein Wort. Und so wird euch jederzeit Kraft und Gnade zugehen, so ihr im Geist und in der Wahrheit zu mir betet. Und mag sich auch oft die Welt trennend zwischen euch und mich stellen wollen, sie wird nicht fähig sein, die Verbindung von euch zu mir zu lösen, wie sie auch niemals mich hindern kann, euch nahe zu treten im Wort, solange ihr nicht versäumet, mich anzurufen um Hilfe. Doch das Gebet zu mir muss ich fordern, solange ihr noch nicht so starken Glaubens seid, dass auch die stärkste weltliche Gefahr das Bewusstsein meiner Gegenwart nicht mehr zerstören kann. Dann erst seid ihr mir unzerreißbar verbunden. Der schwache Glaube aber lockert das Band, und es muss immer wieder von Neuem geknüpft werden durch das Gebet. Doch die Versicherung gebe ich euch, dass es niemals zerreißen wird. Denn ich kenne die meinen und ziehe sie zu mir, bis sie untrennbar mit mir verbunden sind, auf ewig. Was der Erde noch bevorsteht, ist so gewaltig, dass es starke Glaubenskraft erfordert, will der Mensch es überstehen, ohne Schaden zu nehmen an seiner Seele. Und jede irdische Notlage ist eine Vorbereitung für diese Zeit, die unwiderruflich kommen wird, gemäß meiner Ankündigung. Ich lege der Menschheit wohl eine große Last zu tragen auf. Ich lasse sehr viel Leid über sie kommen, doch ich weiß auch um die Auswirkung dessen und denke nur an das Seelenheil der Menschen, denen ich helfen will in ihrer geistigen Not. Doch Ruhe und Frieden wird euch überkommen, so ihr tiefgläubig seid, und auch die größte Not wird euch nicht mehr schrecken oder schwach machen. Suchet diesen Glauben zu erreichen. Suchet die Verbindung mit mir stets und ständig herzustellen. Achtet nicht so sehr der Welt und ihrer Anforderungen, sondern versenket euch mehr und mehr in mein Wort. Nehmet die Kraft von mir direkt entgegen durch mein Wort. Lasset euch speisen und tränken von mir, auf dass ihr Kraft durchströmt seid und keine Bangigkeit mehr kennet, auf dass ihr im Bewusstsein meiner Gegenwart lebet und sorglos meiner Liebe und Gnade euch empfehlet. Ich weiß um alle eure Nöte, ich weiß um die Verzagtheit eurer Seelen, um die Bangigkeit eurer Herzen und werte alles nach eurem Willen, wie weit es mir gilt. Und entsprechend lenke ich alle Geschehnisse, dass sie eurer Seele zum Besten gereichen. Lasset nie die Innigkeit des Gebetes außer Acht, suchet mich in jeder Not und Gefahr, und ich höre euren Ruf und helfe euch. Denn ihr sollt mein werden mit jeder Faser eures Herzens. Ihr sollt innigsten Zusammenschluss suchen mit mir, auf dass euer Glaube die Stärke erreichet, dass ihr nichts mehr fürchtet, was auch kommen mag. Amen.